Моя тема сегодня – Дух Und mein Победы. Thema ist heute ist der Geist des Sieges. Мы продолжаем говорить о жизни в победе. Also wir reden weiterhin über das Leben im Sieg. И сегодняшняя тема – это Дух Победы. Und das heutige Thema ist der Geist des Sieges. Скажи Дух. Sag Geist. Geist или Geist. Spirit по-английски. Oder Spirit auf Englisch. Spirit. Da, Дух Святой. Der Heilige Geist. Heiliger Geist или Holy Spirit – это Дух Победы. Das ist der Geist des Sieges. Он Дух Победы. Er ist ein Siegesgeist. И люди сегодня в основной своей массе, они имеют слабый дух. Und die Menschen in ihrer Natur oder im größten Teil haben sie einen schwachen Geist. Schwachen Geist, да. Они начинают дело, но не могут довести его до конца. Sie fangen was an, aber sie können das nicht zu Ende führen. Они начинают свои отношения, бросают. Sie fangen ihre Beziehungen an und dann hören sie irgendwo mittendrin auf. О чем это говорит? Wovon spricht das? У них слабый дух. Sie haben einen schwachen Geist. Они не выдерживают давления. Sie halten keinen Druck aus. Они не выдерживают давление в отношениях. Sie halten keinen Druck in den Beziehungen aus. И рвут их. Und zerreißen die. Потому что у них слабый дух. Weil sie einen schwachen Geist haben. Они не выдерживают давления на какой-то работе. Sie halten keinen Druck aus in ihrem Job. Какая-то малейшая ерунда приходит. Irgendein kleines Missverständnis kommt. Может быть с шефом, может быть с коллегой по работе. Vielleicht mit Chef oder mit dem Mitarbeiter. И они уже, die machen schon krank. Они уже не идут на работу. Und die machen schon krank und gehen nicht mehr in die Arbeit. И они бросают вообще работу, думают, на другой будет лучше, но там та же самая картина. Oder sie hören sogar schon mit dieser Arbeit auf und gehen woanders, und aber dort ist dasselbe Bild. Многие ученики после школы не могут найти Ausbildung. Manche Schüler können nach ihrer Ausbildung nach ihrer Schule keine Ausbildung finden. Потому что они нигде не могут прижиться. Denn sie können nirgendwo sich einleben. У них слабый дух. Denn sie haben einen schwachen Geist. Нету постоянства. Sie haben keine Beständigkeit. У них нету силы проходить через трудности. Sie haben keine Kraft oder Stärke, durch die Schwierigkeiten durchzugehen. И христиане, они имеют ту же проблему. Und die Christen haben genau dasselbe Problem. Знаешь, что в христианских странах, weißt du, dass in den christlichen Ländern, таких как здесь в Европе, wie hier in Europa, дух у христиан совсем другой, чем в тех странах, где гоняют христиан. Ist der Geist in den Christen ganz anderer als in den Ländern, wo die Christen verfolgt werden? Да, например, zum Beispiel, в той же Кубе. In derselben Kuba. Или где-то в Иране, или oder, в Пакистане. Oder in Iran oder in Pakistan. Или в Ираке. Oder im Irak. Люди, где людей гоняют за веру во Христа. Wo die Menschen verfolgt werden, weil sie an Jesus Christus glauben. Там дух христиан сильный. Dort ist der Geist von Christen stark. Они могут проходить через всякие трудности. Also sie können durch alle Schwierigkeiten durch. И оставаться верными Богу. Und bleiben immer noch treu Gott gegenüber. Их не надо мотивировать ходить на служение. Also man muss sie nicht motivieren, zum Gottesdienst zu kommen. Они бегут туда. Denn sie rennen dorthin. Они убегают от полиции, но приходят на богослужение. Also sie fliehen von der Polizei, aber sie kommen zum Gottesdienst. Их могут посадить за это в тюрьму, но они идут туда. Man kann sie dafür inhaftieren, aber sie gehen trotzdem dahin. В Китае долгое время нельзя было иметь Библию. In China dürfte man sehr lange Zeit keine Bibel besitzen. Просто находили Библию, тебя прятали в тюрьму. Wenn man eine Bibel bei dir gefunden hat, hat man die sofort ins Gefängnis geworfen. Сегодня в Европе у каждого христианина несколько Библий. Heute hat jeder Christ in Europa mehrere Bibeln zu Hause. Но он их часто не читает. Aber oftmals liest er sie gar nicht. Знаешь, там, где люди, я видел, как люди целовали свои Библии, когда они получали их подарок. Weißt du, ich habe gesehen, wie die Menschen ihre Bibeln geküsst haben, als sie sie bekommen haben. Они ждали так долго эту книгу. Sie haben so lange darauf gewartet, auf dieses Buch. Это люди, у которых есть дух силы. Das sind die Menschen, die einen Geist der Kraft besitzen. И они проходят через все трудности. Und sie gehen durch alle Schwierigkeiten durch. Одна женщина во Вьетнаме. Eine Frau in Vietnam. Ей сейчас около 80 лет. Die ist jetzt die 80 Jahre alt. И у нее три сына. Sie hat drei Söhne. И она основала вместе со своим мужем церковь. Und sie hat mit ihrem Mann eine Gemeinde gegründet. Сейчас в этой церкви 3000 человек. In dieser Gemeinde sind momentan über 3000 Mitglieder. Мужа посадили в тюрьму. Den Mann hat man inhaftiert. И он сидит до сих пор еще в тюрьме. Und er sitzt immer noch im Gefängnis. И эта женщина, она вообще-то, не хотела быть пастором. Und diese Frau, die wollte eigentlich kein Pastor werden. Но жизнь заставила. Aber das Leben hat sie dazu gezwungen. Вместо своего мужа стала вести церковь. Und sie hat jetzt anstatt, sie führt jetzt anstatt ihrem Mann die Gemeinde. Представляешь, бабушка. Kannst du dir vorstellen, eine Frau, eine Oma, die 80 Jahre alt ist. Она ведет церковь, и там еще много разных других церквей. Also sie leitet eine Gemeinde, oder sind viele noch Tochtergemeinden dort. Ее три сына. und ihre drei Söhne. Они в разных странах живут. Sie leben in verschiedenen Ländern. И они финансируют ее. Und sie finanzieren sie. Ты знаешь, это удивительно, что вот такие вот люди, которые в таких странах живут, у них сильный дух. Wisst ihr, das ist erstaunlich, dass solche Menschen, die in solchen Ländern leben, dass sie so einen starken Geist haben. Они проходят через разные болезни. Sie gehen durch verschiedene Krankheiten und Unannehmlichkeiten im Leben. Это не люди, которые всегда на коне. Das sind nicht die Menschen, die immer auf dem Pferd sind. Они имеют проблемы. Sie haben Probleme. У них есть болезни. Sie haben Krankheiten. У них есть старость. Sie haben ihr Alter. У них есть какое-то давление. Sie haben irgendeinen Druck. Однако они проходят через все это. Aber trotz allem gehen sie durch all das durch. Сейчас у какой-то семьи появляется ребенок. Jetzt kommt ein Kind in eine Familie rein. И вдруг у них уже появляются проблемы. Und plötzlich bekommen sie Probleme. Потому что есть ребенок. Denn ein Kind ist jetzt da plötzlich. Один ребенок. Ein Kind. Но он уже решает какие-то серьезные задачи в этой семье. Aber dieses Kind tut schon also der hat schon Einfluss auf die Familie und löst nicht löst, sondern er steuert die größten Dinge in der Familie. Я вспоминаю семьи, где по 12 детей. Und ich erinnere mich an die Familien, wo 12 Kinder da sind. Где ничего не менялось от этого. Wo nichts sich verändert hatte, weil sie so viele Kinder haben. Что касается служения. Was den Dienst anbetraf. Что касается прихода в церковь. Was den Gottesdienstbesuch anbetraf. Люди оставались сильными в духе. Die Menschen blieben stark in ihrem Geist. Halleluja. Знаешь, нам нужно сегодня приобрести дух силы. Weißt du, wir sollten heute den Geist der Kraft bekommen. И однажды, когда один хозяин ресторана заметил, что у него рыба стала такая вялая. Und als ein Besitzer von einem Restaurant eines Tages bemerkt hat, dass sein Fisch so lau geworden, nicht so schwach oder so geschmacklos geworden ist. Saftig, такой, да? Also matschig. So matschig geworden ist. У него был пруд. Also er hat ein kleinen Brut. Wie heißt das Brut? So ein Teich. И он разводил там рыб для своего ресторана. Und er hat dort Fisch für sein Restaurant gezüchtet. И гости могли приходить. Und die Gäste konnten kommen. Ловить рыбу. Konnten ihr Fisch selber fangen. И тут же его эту рыбу кушать. Und gleich auch diesen Fisch vorbereiten und essen. Grillили ее, и он ее die haben das gegrillt. И потом гости стали жаловаться: у тебя невкусная рыба. Und dann haben angefangen sich die Gäste zu beklagen: dein Fisch schmeckt nicht mehr. И он сделал что-то очень хорошее. Und er hat was Gutes gemacht. Он запустил в этот пруд пиранью. Er hat in diesen Teich eine Piranha reingesetzt. Пиранья стала гонять всех рыб. Und die Piranha hat angefangen, alle Fische zu jagen. И тогда гости опять стали говорить: у тебя вкусное мясо. Und dann haben die Gäste gesagt: jetzt hast du einen guten Fisch. Потому что у рыб появилась проблема. Denn die Fische haben ein Problem bekommen. Они стали слишком ленивые. Die sind zu faul geworden. Им нужна была пиранья. Also sie hatten eine Piranha gebraucht. В твоей жизни Бог посылает пираньи. In dein Leben schickt Gott eine Piranha. Чтобы ты не стал слишком ленив. Damit du nicht so faul wirst. Бог дает тебе эту возможность стать сильным. Gott gibt dir diese Möglichkeit, stark zu werden. Кто-то слышит меня? Hört mich jemand hier? Amen. Слава Богу за проблемы. Gott sei Dank für die Probleme. Amen. Amen. Это не нравится нам. Das gefällt uns ganz und если gar честно, nicht. Мне тоже. Also, wenn's ehrlich gesagt, mir auch nicht. Пусть Бог уберет всех пираний из моей жизни. Gott soll alle Piranhas aus meinem Leben entfernen am besten. Но тогда я понимаю, aber dann verstehe ich, что не будет мотивации что-то двигать, делать. Dass es keine Motivation mehr da ist, irgendwas zu bewegen, irgendwas zu tun. И Господь видит эту проблему, что главная проблема наша. Und der Herr sieht dieses Problem, dass unser wichtigstes Problem ist, что мы становимся пассивными. Dass wir zu passiv werden. Хотя у нас есть дух силы. Obwohl wir den Geist der Kraft haben. А мы слабые. Aber wir sind trotzdem schwach. Дух силы есть. Der Geist der Kraft ist in uns. Если ты рожден свыше, у тебя есть дух святой. Also wenn du von oben geboren bist, dann hast du diesen Geist der Kraft. Но почему этот человек слабый? Aber aus irgendeinem Grund ist der Mensch trotzdem schwach. И поэтому Бог дает ему возможность стать сильным. Deswegen gibt ihm Gott die Möglichkeit, stark zu werden. Я сейчас некоторое время был в фитнесе. Ich war jetzt eine Zeit lang in einem Fitnessstudio. Две недели подряд. Also 2 Wochen lang, jeden Tag. И вдруг перестал. Und plötzlich habe ich aufgehört. Plötzlich habe ich aufgehört. И через неделю я чувствую себя вообще таким уставшим. Und nach einer Woche habe ich mich so müde gefühlt. Я такой уставший. Ich war so müde. Я такой слабый. Ich bin so schwach geworden. Когда ты ходишь в фитнес каждый день? Weißt du, wenn du jeden Tag Fitness machst? Ты приходишь утром. Dann kommst du in der Früh. И тебе кажется, что все они тормозные, все люди вокруг тебя лентяи. Und du denkst, dass alle Menschen um dich herum die Bremsen, die sind Bremsen und alle schlafen und alle sind faul. Потому что ты зарядился с утра. Denn du hast dich in der Früh schon aufgeladen. Если ты до 12 спал. Aber weißt du, wenn du bis um 12 geschlafen hast. Ты вылез такой ватный весь. Dann tust du aus deinem Bett raus. Du drollst dich raus aus deinem Bett wie eine Watte. Тебя уже надо там подталкивать. Man muss dich dann schon ein bisschen hinschubsen aus dem Bett. Но тебе надо было напрягаться. Aber du musstest dich anstrengen. Или когда ты чуть-чуть таскаешь в своей жизни что-то. Und weißt du, wenn du in deinem Leben was trägst. Если ты это делаешь постоянно. Wenn du das ständig machst. Даже если это какие-то там 20 килограмм. Auch wenn es nur 20 Kilo sind. Ты чувствуешь, hopp, сила. Du fühlst, hopp, ich habe Kraft. Энергия пришла. Die Energie ist gekommen. Желание что-то делать пришло. Es kam der Wunsch, was zu tun. Halleluja. Halleluja. О, тебе нужны иногда тяжести. Also du brauchst manchmal Gewichte oder Schwierigkeiten. Чтобы стать сильным. Also Gewichte, damit du stark wirst. Кто-то может сказать аминь. Kann jemand Amen sagen? Давай воздадим Богу славу. Lass uns Gott eine große Ehre geben. За тяжести. Für die Schwierigkeiten, für die Gewichte. Израильский народ, он жил в Египте 430 лет. Das Israel-Volk hat in der Wüste 430 Jahre lang gewohnt. И они расслабились. Und sie haben sich entspannt, also sie wurden schwach. Amen. Потому Amen. Что все у них было. Denn sie haben alles gehabt. За них Египет все решал. Ägypten hat für sie alles gelöst. Они были рабами. Sie waren Knechte, also Sklaven. Им не приходилось думать что-либо. Also sie mussten sich nichts denken. Они были рабами. Sie waren Sklaven. Они знали свое место. Sie wussten ihren Platz. Сейчас свисток, пошли на работу. Und wenn sie ein свисток, ein Pfeifen gehört haben, dann gingen sie auf die Arbeit. Пошли на работу, отработали. Dann gehen sie auf die Arbeit, sie machen haben ihre Arbeit gemacht. Теперь у них обед. Jetzt haben sie Mittagessen. Все по расписанию. Also alles ist eingeteilt. Спать. Schlafen, утром встал, опять in der Früh nochmal aufstehen, der weiß, wohin zu gehen hat. Мозги стали ленивые. Und das Gehirn, also der Verstand, wurde faul. Не было нужды вообще думать. Es gab überhaupt keine Notwendigkeit, was zu denken. Не было нужды искать работу. Es gab keine Notwendigkeit, einen Job zu suchen. Не было нужды какие-то там планы, цели иметь. Es gab keine Notwendigkeit, irgendwelche Pläne oder Ziele zu stellen. И часто вот люди, они, которые не имеют таких вот планов или целей, они становятся слабыми. Und oftmals solche Menschen, die keine Pläne und keine Ziele gesetzt haben, sie werden schwach. Я вижу в Африке тысячи людей. Ich sehe in Afrika tausende von Menschen. Когда я был в Южной Африке. Als ich in Südafrika war. Люди гуляют по улице. Die Menschen spazieren auf der Straße. И они такие вроде счастливые. Und sie schauen so glücklich aus. Но когда я смотрел в их дома. Aber als ich in ihre Häuser reingeschaut habe. Там была катастрофа. Dort herrschte Katastrophe. Там висели какие-то тряпки. Also dort hangen irgendwelche Lumpen rum. Грязь кругом. Überall nur Dreck. Они ходят счастливые. Aber sie laufen glücklich Все rum. Классно. Alles ist super. У них нету нужды что-то менять. Weißt du, sie haben keine Notwendigkeit, keine Not, was zu verändern. Нету в мозгах плана. Sie haben in ihrem Kopf keine Pläne. Нету представления, что может быть по-другому. Es gibt keine Vorstellung, dass es mal auch anders sein kann. Они рабы. Sie sind Sklaven. В своих мозгах. Also in ihrem eigenen Verstand. И эти люди в Египте, они привыкли так думать. Und diese Menschen in Ägypten, die haben sich gewohnt, auch so zu denken. И когда Бог им дал план. Und als Gott ihnen einen Plan gegeben hat. Новая земля. Neues Land. Oh, это что-то великое. Das ist was Großes. Но Моисей знает. Aber der Mose weiß es. Поэтому мы пойдем за ним. Deswegen werden wir ihm nachfolgen. И они пошли за Моисеем. Und sie gingen dem Mose nach. Но они ждали, что все так же будет в порядке, как и тогда в Египте. Aber sie haben erwartet, dass alles noch so wird wie in Ägypten, das wird alles gut sein. Моисей организует им обед, завтрак и ужин. Der Mose wird ihnen Frühstück und Mittagessen organisieren. И когда вдруг не стало воды. Und wenn plötzlich kein Wasser mehr da war. Они сказали, Моисей. Sie sagten, Mose. Где вода? Wo ist das Wasser? Hey, Моисей, ты что, нас вывел здесь умирать? Hey Mose, hast du uns jetzt hier zum Sterben gebracht? Wo ist überhaupt unser Programm? Wo ist der Unterhaltungsprogramm? Und das war das erste Problem. Dann hat Gott Manna geschickt. Vom Himmel herab. Und sie mussten sie nur aufsammeln. Okay. И вдруг okay. им это уже стало противно. Und plötzlich wurde das ihnen auch zuwider. Где мясо? Wo ist das Fleisch? Мясо хотим. Ich will Fleisch. Wir wollen Fleisch. Вы помните, да? Könnt ihr euch erinnern? И они ныли, пока Бог не дал им мясо. Und sie haben so lange gejammert, bis Gott ihnen das Fleisch gegeben hat. Мясо пришло. Dann kam das Fleisch. Но с мясом пришла проблема. Aber mit dem Fleisch kam auch ein Problem. Ага. И люди вот такие. Und die Menschen sind so. И они топали по пустыне 40 лет. Und sie sind in der Wüste 40 Jahre lang gewandert. И Бог ждал, пока они не станут самостоятельны в голове. Und Gott hat so lange gewartet, bis sie endlich einmal selbstständig werden in ihrem Kopf. Пока у них не появится вера. Bis sie einen Glauben bekommen. Пока у них не появится сила вот так вот проходить без ропота свои трудности. Bis sie die Stärke oder die Kraft bekommen, durch die Schwierigkeiten durchzugehen, ohne zu jammern und zu klagen. И когда они уже дошли до границы. Und als sie schon bis zur Grenze kamen, also ankamen, also dieses neue Land stand vor ihnen, also sie waren schon da, sie haben schon diese Gerüche gerochen. Weißt du, genauso stehst du manchmal vor der Grenze von deiner Verheißung. Gott hat dir versprochen, sein Gottesreich. Gott hat dir eine Heilung versprochen. Gott hat dir Erfolg versprochen. Und du stehst an der Grenze und du fühlst diese oder du riechst diese Gerüche. Да, оно рядом. Das ist nebendran. Но ты не заходишь. Aber du gehst nicht herein. Ты не заходишь туда. Du gehst nicht dort herein. Ты не становишься исцеленным. Du wirst nicht geheilt. Ты не имеешь этого преуспевания. Du hast diesen Erfolg nicht. И ты не чувствуешь этого Царствия Божия. Und du fühlst nicht dieses Gottesreich um хотя, dich. Хотя Бог обещал. Obwohl Gott versprochen hat. Когда христианин стоит у границы обетования. Als ein Christ vor der Grenze seine Verheißung steht. Он может даже умереть у границы. Er kann sogar an der Grenze sterben. Но не зайти туда. Und aber dort nicht rein gehen zu können. Так произошло с Израилем. So ist es mit Israel auch passiert. Они умерли все у границы. Sie sind alle an der Grenze gestorben. Но не зашли. Aber sie gingen dort nicht hinein. И есть причина. Und es gibt dafür einen Grund. Они стали вопить и плакать и роптать, написано. Also es steht geschrieben, dass sie angefangen haben zu jaulen, zu klagen, zu flehen, когда, zu schreien. Когда им рассказали, что в этой новой земле исполины. Dass man ihnen, als man ihnen erzählte haben, dass dort Riesen sind. Там были исполины. Dort waren Riesen. И они стали роптать. Und sie fingen an zu jammern und они zu klagen. Стали плакать и рыдать. Sie fingen an zu weinen und zu heulen. И написано числа 14 глава 4 стих. Und es steht geschrieben in 4. Mose 28, 13a. Nein. Ah. Числа 14, 4. Ah, sorry. 4. Mose 14, 4. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Dann legten sie sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Also sie wollten zurück. Потому что они испугались исполинов. Denn sie haben sich erschreckt vor diesen Riesen. И у них пришел этот дух ропота. Und dann kam dieser Geist des Jammerns oder des Klagens. Мюрренс. Они начали роптать на Моисея. Also sie fangen an, auf Mose zu murren. И знаешь, дух ворчания или вот этот дух ропота. Und weißt du, dieser Geist des Murrens oder des Jammerns. Это дух, который ведет к поражению. Das ist der Geist, der dich zu einer Niederlage bringt. Который ведет всегда к поражению. Der immer zu einer Niederlage bringt. И там были два человека. Und dort waren zwei Leute. Это был Халев и Иисус Навин. Das war der Caleb und der Joshua Navin. Скажи Халев. Sag Caleb. Халев. Caleb. Caleb. И Иисус Навин. Und Joshua Navin. Эти двое были с иным духом. Und die beiden hatten einen starken Geist in sich gehabt. Ja, у них написано был иной, другой дух. Also, und da steht geschrieben, dass sie einen anderen Geist in sich hatten. У них был другой дух. Sie hatten einen anderen Geist in sich gehabt. Эти двое. Diese zwei. Библия говорит, у них был другой дух. Die Bibel sagt, dass sie einen anderen Geist hatten. Эти двое, они не вопили. Und diese zwei haben nicht gemurrt. Не роптали. Sie haben nicht gejammert. И они видели вещи другими глазами. Sie haben diese Sachen mit anderen Augen angesehen. Совсем другими глазами. Also mit ganz anderen Augen. И мы слышим, что они говорили. Und wir hören, was sie sagten. Эти двое рассказывали Diese beiden erzählten, meine Lieben, Freunde, wir gehen und nehmen dieses Land ein. Denn dieses Land ist sehr, sehr, sehr, sehr gut. Sie haben gesagt, wir werden diese Riesen besiegen. Wir werden auf jeden Fall gewinnen. Und Gott ist auf unserer Seite. Wir sind Gewinner, wir sind Sieger. Amen. Amen. Und das ganze Volk hat diese beiden angesehen. Und die haben nicht so gesagt, wie ihr das jetzt geklatscht habt. Nein. Die haben umgekehrt gesagt, steinigt sie. Wir werden sie töten. Kannst du dir das vorstellen? Das waren zwei Leute, die einen starken Geist hatten. Aber das ist eine Gruppe Slabaков. Aber diese Menge von schwachen Leuten, сказала, die hat gesagt, steinigt sie. И Бог, он очень раздражен был. Und Gott war sehr gereizt. Он сказал, эти люди, er hat gesagt, diese Leute, которые 40 лет меня раздражали, die 40 Jahre lang mich gereizt haben, они не войдут в землю. Sie werden nicht in das Land eingehen. А вот эти двое, aber diese zwei, они зайдут. Sie werden dort reingehen. Смотри, как Бог откровенно говорит, люди с обычным духом. Schau, wie Gott so aufrichtig spricht, die Menschen mit einem normalen, gewöhnlichen Geist. Ja, нормальный дух. Mit einem normalen Geist. Не зайдут в обетование. Gehen nicht in die Verheißung rein. Люди, которые хотят попасть в Царствие Божие. Also Menschen, die in Gottes Reich reinkommen wollen. Они должны иметь другой дух. Sie müssen einen anderen Geist haben. Anderen Geist. Я думаю, что ты это не понял. Ich denke, du hast es nicht so richtig verstanden. Я jetzt. Не слышу реакции. Denn ich höre keine Reaktion von euch. Когда мы хотим попасть в Царствие Божие? Also, wenn wir in das Gottesreich gelangen wollen, нам нельзя иметь обычный дух. Dürfen wir keinen gewöhnlichen Geist haben. Как у всех. Wie es alle haben. Потому что люди с обычным духом. Denn die Menschen mit einem gewöhnlichen Geist не пойдут на небеса. Werden nicht in den Himmel kommen. Слышишь меня? Hörst du mich? Должно вам родиться свыше, говорит Иисус. Jesus sagte, ihr sollt von neuem geboren sein. Чтобы попасть